بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل بام اسمان هاتسكن الله سيجن بام هاتسكايت سلام بروفيت محمد ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und wer von Allah irre geleitet wird, ist irre geleitet. Liebe Geschwister, das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung führt zur Hölle. Möge Allah uns davor bewahren. Wir werden heute weitermachen, inshallah, mit dem 12. Kapitel. Wir waren letztes Mal, gestern stehen geblieben, haben darüber unterhalten, über das Brechen des freiwilligen Fastens. Und wir haben zusammen Fasten gesagt, dass ein Muslim, wenn es keinen besonderen Grund gibt, soll er sein Fasten zu Ende führen, damit er auch die volle Belohnung von Allah Azza wa Jal bekommt. Sollte es allerdings eine Ausnahme geben, wie zum Beispiel, wenn er zum Essen eingeladen wird, dann darf er ruhig sein freiwilliges Fasten brechen. Und es kann sogar sein, dass es für ihn sogar besser ist, wie wir gleich inshallah ta'ala sehen werden. Eine Thematik passt in diesem Zusammenhang. Und zwar, wir haben gesprochen darüber, dass das Fasten im Ramadan, wenn es durch Geschlechtsverkehr gebrochen wird, dass es dafür eine scharfe Sühneleistung gibt. Und die Frage ist, gilt das auch, wir haben uns darüber unterhalten, ob das auch dann für das Pflichtfasten anderer Arten von Fasten gilt, also auch wenn es nicht im Ramadan geht, und daran haben wir uns unterhalten, ob es auch gilt, wenn man Tage vom Ramadan nachholt, ob da dieselbe Regelung gilt. Und jetzt stellt sich die Frage, gilt es auch, wenn man dieses freiwillige Fasten durch Geschlechtsverkehr brechen würde? Und das ist die Ansicht mancher Gelehrter tatsächlich, wie gesagt, weil sie der Ansicht sind, offensichtlich, dass das Fasten dadurch zu einer Pflicht wird, dadurch, dass man es beginnt. Wir haben aber beim letzten Mal einen Hadith erwähnt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, der Freiwillige darf über, das heißt, derjenige, der freiwillig fastet, darf über sich selbst entscheiden. Wenn er möchte, fastet er weiter. Und wenn er möchte, darf er auch sein Fasten brechen. Al-Mutatawwi'u aminu nafsihi, in sha'a sama wa in sha'a aftar. Und dieser Hadith weist deutlich darauf hin, dass egal durch welche Art man sein Fasten bricht, so hat man sein Fasten auf erlaubter Weise gebrochen, wenn es um das freiwillige Fasten geht. Denn er sagt ja, Al-Mutatawwi'u, Al-Mutatawwi'u ist derjenige, der etwas freiwillig macht. Wenn man zum Essen eingeladen wird, während man freiwillig fastet, so macht der zuletzt zitierte Hadith klar, dass das Fastenbrechen erlaubt ist, wenn man gerade freiwillig fastet. Es gibt aber unterschiedliche Fälle. Es gibt Fälle, in denen es besser ist, weiter zu fasten. Es gibt Fälle, in denen es besser ist, sein Fasten zu brechen. Zum Beispiel wirst du von jemandem eingeladen, und er sagt, bei Allah, du wirst von dieser Speise essen. Das ist eine Art, die man besonders in der arabischen Sprache anwendet, um jemanden dazu zu bringen, als Gastgeber von etwas zu essen, dem man bei Allah schwört, dass er davon essen wird. Und dadurch natürlich bringt man den Gast in Bedrängnis, da er nicht möchte, dass der Gastgeber sein Schwur so einfach bricht. Und in diesem Fall ist es gut, dass man dem nachkommt, was der Gastgeber von einem verlangt, auch wenn er das jetzt nicht so gemeint hat, weil manchmal sagt man diese Sache als Redewendung, ohne tatsächlich einen Schwur damit zu beabsichtigen. Und der Beweis dafür ist ein Hadith von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu. Lesen wir direkt die deutsche Übersetzung vor. Abu Sa'id al-Khudri sagte, ich habe dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eine Speise zubereitet. Da kam er und seine Freunde, und als das Essen serviert wurde, sagte einer von den Leuten, ich faste. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Euer Bruder hat euch eingeladen und sich euretwegen Mühe gemacht. Euer Bruder hat euch eingeladen und sich euretwegen Mühe gemacht. Zu ihm sagte er dann: Brich dein Fasten und faste stattdessen, wenn du willst, einen anderen Tag. Aus diesem Hadith natürlich können wir viel Informationen rausziehen. Unter anderem die Thematik, wenn man sein Fasten begonnen hat, wird es dadurch zu einem Pflichtfasten? Nein, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm sogar angeordnet, das Fasten zu brechen. Ebenso muss man das gebrochene Fasten nachholen? Ebenfalls nein, denn er sagte, wenn du willst, dann fastest du stattdessen einen anderen Tag. All diese Informationen, alhamdulillah, erkennen wir aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir erkennen auch die eigentliche Illa, warum er dieses Fasten brechen soll, und zwar weil sein Bruder sich dafür große Mühe gemacht hat. Und dementsprechend sagen wir, wenn diese Illa nicht vorhanden ist, wenn es also zum Beispiel dem Gastgeber gleichgültig ist, er hat dich eingeladen und du weißt, dass dein Bruder nicht weiß, dass du fastest. Er weiß es nicht. Und du weißt, wenn er wüsste, dass du fastest, würde er dich nicht dazu bringen, dein Fasten zu brechen. Im Gegenteil, er möchte sogar der Grund dafür sein, dass du zu Ende fastest und auch damit belohnt werden. In diesem Fall ist eine andere Situation. Deswegen, und dafür gibt es auch einen entsprechenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sagen wir noch einmal, wenn man davon überzeugt ist, dass der Gastgeber in keinster Weise enttäuscht sein würde, dann darf man ruhig sein Fasten weiterführen. Der Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلْ. Wenn man eingeladen wird, soll man hingehen. Oder soll man der Einladung nachgehen. Sollte man nicht fasten, soll man essen. Und sollte man fasten, so soll man für den Gastgeber ein Bittgebet sprechen. Und wie gesagt, wir können diesen Hadith auf die Situation beziehen, auf die sich der erste Hadith nicht bezieht. Und dann haben wir, alhamdulillah, keinen Konflikt zwischen diesen verschiedenen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Rechtzeitig, alhamdulillah, zu diesen letzten Nächten von Ramadan, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch dazu bringen, dass wir die gesamten Nächte unsere Gebete verrichten und auch Laylat al-Qadr erwischen, beginnen wir nun mit dem 13. Kapitel gleich, insha'Allah ta'ala. Und zwar geht es in diesem Kapitel um Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, liebe Geschwister, bedeutet auf Deutsch die Nacht des Ansehens oder die angesehene Nacht. Und Al-Qadr bedeutet nämlich etwas Angesehenes. Qadr hat natürlich auch andere Bedeutungen. Kann auch bedeuten die Bestimmung, deswegen wird auch Laylat al-Qadr übersetzt mit die Nacht der Bestimmung. Und diese Nacht ist die Nacht, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Koran vom ihm subhanahu wa ta'ala bis zum untersten Himmel herabgesandt hat. Denn der Koran al-Karim wurde dieses edle und abschließende Buch, und das ist das beste Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Es wurde in einer Nacht auf einmal von oben bis zum untersten Himmel, As-Sama al-Dunya, herabgesandt, wie Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum uns mitgeteilt hat. Und von da an ist dann Jibril alayhi salatu wassalam nach und nach zum Propheten sallallahu alaihi wasallam hinuntergestiegen und hat ihm Ayat des Koran je nach Begebenheit und je nach Situation eingegeben, wann Allah azza wa jall es wollte. Allah sagte subhanahu wa ta'ala: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Die Nacht der Bestimmung ist, Entschuldigung, ihn ist der Koran al-Karim damit gemeint. Und Laylat al-Qadr, das ist hier übersetzt mit der Nacht der Bestimmung. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Die Laylat al-Qadr, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob diese Laylat al-Qadr, oder besser gesagt, unter den Muslimen gab es auch einmal die Ansicht, dass diese Laylat al-Qadr gar nicht mehr existiert, sondern dass sie nur einmal existiert hat, und zwar in der Nacht, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt hat, und nachher gibt es sie nicht mehr. Aber die Ansicht der allermeisten Gelehrten, der frühen und auch der späten, sind der Ansicht, dass Laylat al-Qadr immer wieder stattfindet. Das heißt, jedes Jahr erneut stattfindet. Gemeint ist der Segen, der in dieser Nacht Allah subhanahu wa ta'ala, den er verteilt, und die Barmherzigkeit, die er auch verteilt, aber nicht natürlich die Herabsendung des Koran, denn der Koran wurde ja bereits schon herabgesandt. Und als einmal Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi diese Ansicht vertrat und verkündete, haben die Sahaba radiallahu anhu, also die Ansicht verkündete, dass die Laylat al-Qadr nicht mehr existiert, haben die Sahaba, die anwesend waren, ihm das übel genommen. Das heißt, sie haben nicht geschwiegen, sondern die haben ihm tatsächlich gesagt, dass das falsch ist, auch wenn er ein Herrscher war, auch wenn er ein Tyrann war, zweifellos. Und Abu Barza al-Aslami radiallahu anhu wollte sogar ihm Steine entgegenschmeißen, hat schon Steine in die Hand genommen, wollte sich auf ihn werfen, aber manche seiner Gefährten haben ihn davon abgehalten, aus Angst um ihn, weil er war dafür bekannt, dass er sehr schnell sein Schwert gezogen hat. Wie dem auch sei, die authentischen Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam weisen alle sehr deutlich darauf hin, dass Laylat al-Qadr jedes Jahr wieder stattfindet. Und das ist auch der Grund, warum unser Prophet sallallahu alaihi wasallam den I'tikaf gemacht hat in den letzten 10 Nächten, logischerweise. Und gemäß der stärksten Ansicht befindet sich Laylat al-Qadr innerhalb vom Ramadan, und zwar in den letzten 10 Nächten, wie allseits bekannt. Es gibt eine Ansicht, die Imam Malik rahimahullah ta'ala zugeschrieben wird, und zwar, dass er der Meinung gewesen wäre, dass sie im ganzen Jahr stattfinden kann. Dass es eine Nacht im Jahr ist, und es muss nicht unbedingt im Ramadan sein. Aber diese Ansicht ihm zuzuschreiben, müsste man genauer untersuchen. Denn in einer Überlieferung heißt es, dass der Imam gefragt worden ist: O Imam, wenn ich jede Nacht im Jahr bete, erwische ich dann Laylat al-Qadr? Dann sagte er ja, auf jeden Fall. Und darunter zu verstehen, dass sie deswegen auch an anderen Tagen des Jahres als den letzten 10 Tagen im Ramadan stattfinden kann, ist ein bisschen also weit hergeholt. Der Imam sagt, du sollst dein Nachtgebet jede Nacht verrichten, dann wirst du auf jeden Fall Laylat al-Qadr erwischen. Das heißt also nicht, dass es an anderen Tagen außerhalb von Ramadan unbedingt sein muss. Die Laylat al-Qadr, es genügt schon an Ansehen für diese Nacht, dass Allah eine ganze Sura herabgesandt hat über diese Nacht. Und auch laut manchen Gelehrten hat Allah subhanahu wa ta'ala geschworen, bei diesen letzten 10 Nächten, und unter ihr gehört natürlich Laylat al-Qadr. Denn Allah sagte: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشَرٍ, bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten. Natürlich die allermeisten Gelehrten des Tafsir interpretieren die 10 Nächte als die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah und nicht als die letzten 10 Tage von Ramadan. Wie dem auch sei, die letzten 10 Nächte von Ramadan sind die besten Nächte des Jahres, genauso wie die 10 ersten Tage von Dhul-Hijjah die besten Tage des Jahres sind. Und die beste aller Nächte überhaupt ist die Laylat al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Und dein Herr erschafft, was er will und wählt. Surat al-Qasas, Vers 68. Und so, insofern Allah azza wa jal, er hat das Recht zu bevorzugen und zu bestimmen, was besser ist. Und er wählt aus, wie er will. Genauso wie er die Araber auserwählt hat, um den Koran in ihrer Sprache herabzusenden. Genauso hat er Mekka auserwählt, hat das Volk von Quraysh auserwählt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihnen geboren wird und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala wählt aus und erschafft, was er will, subhanahu wa ta'ala. Die Laylat al-Qadr, wann sie genau stattfindet, zweifellos weiß das niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet alaihi salatu wassalam selbst es nicht gewusst hat. Denn wir alle kennen die berühmte Erzählung aus Sahih al-Bukhari, wo der Prophet alaihi salatu wassalam einmal den Leuten mitteilen wollte, wann Laylat al-Qadr ist. Er sah aber dann zwei Leute, wie sie sich gestritten haben. Und dann ließ ihm Allah subhanahu wa ta'ala diese Nacht vergessen. Und darin steckt insha'Allah ta'ala viel Gutes. Denn wenn wir die Realität der Muslime heutzutage betrachten, so verrichten die meisten von ihnen die Nachtgebete, wenn sie sie verrichten, nur im Ramadan. Und davon manche von ihnen wirklich nur an bestimmten ausgewählten Tagen und viele, und jeder weiß das, in die Moscheen, besonders in der 27. Nacht, besonders voll sind. Also wenn die Leute auch noch wüssten, dass es nur die 27. Nacht, dann würden auch die anderen nicht mehr erscheinen, außer in dieser 27. Nacht. Insofern gehört es zur Weisheit Allahs, Alhamdulillah, dass diese Nacht verborgen geblieben ist und dass kein Mensch mit Gewissheit weiß, wann sie stattfindet. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie es auch zur Zeit des Sahaba passiert ist, radiallahu anhum, dass Allah azza wa jal manchen von ihnen mitteilt, wann diese Nacht ist, durch Anzeichen, durch einen Traum, das passiert, wie es zur Zeit des Propheten passiert ist mit manchen Sahaba. Aber das muss nicht sein. Und das muss nicht sein. Die Frage ist aber trotzdem, wie können wir diese Nacht möglichst eingrenzen, denn wir wollen ja letztendlich uns in dieser Nacht besonders viel Mühe geben. Zunächst einmal, der Prophet alaihi salatu wassalam hat uns mitgeteilt, dass sie nicht nur in den letzten 10 Nächten ist, sondern dass sie an den ungeraden Tagen ist. Noch einmal zurück, wir haben gesagt, dass Laylat al-Qadr nicht irgendwann im ganzen Jahr stattfindet, sondern dass sie in den letzten 10 Nächten stattfindet. Und da gibt es auch eine Thematik, und zwar ist sie jedes Jahr zum gleichen Zeitpunkt, das heißt, ist es eine bestimmte Nacht, wenn es letztes Jahr war, die 27. Nacht war, dann ist es dann dieses Jahr auch die 27, im nächsten Jahr ebenfalls. Oder kann es sein, dass es letztes Jahr in der 27. Nacht war, dieses Jahr in der 23., nächstes Jahr in der 25.? Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass es eine ganz bestimmte Nacht ist. Die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass es eine ganz bestimmte Nacht ist und dass sich das nicht verändert. Wir werden aber gleich auch über die andere Ansicht erfahren, inshallah ta'ala. Am wahrscheinlichsten ist es also, dass es in den letzten 10 Nächten in den ungeraden Anzahlen von Tagen stattfindet, 21, 23, 25, 27 oder 29. Es gibt auch eine andere Überlieferung im Buch von Abu Dawud al-Marasil. Abu Dawud hat also ein anderes Buch, nicht das berühmte Sunna-Werk, sondern das Marasil-Werk. Das ist ein Buch, wie der Name auch hergibt, das ist ein Buch aus Mursal-Überlieferungen. Wie dem auch sei, dort gibt es eine Überlieferung über Abu al-Aliya, rahimahullah, dass er berichtet, dass die Laylat al-Qadr in den ersten, aber auch in den letzten Nächten von Ramadan sein kann, aber auch an irgendwelchen anderen ungeraden Tagen. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch und deswegen spielt sie für uns natürlich keine große Rolle. Und richtigerweise ist sie, wie gesagt, in den letzten 10 Nächten. Es wird auch gesagt, dass sie die 17. Nacht vom Ramadan ist, die Nacht, in der also die Schlacht von Badr, der Tag von Badr, 17. Ramadan hat die Schlacht von Badr stattgefunden. Und es wird auch gesagt, dass sie in den mittleren 10 Tagen von Ramadan ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den mittleren 10 Tagen von Ramadan auch I'tikaf gemacht hat. Die zweite Ansicht lautet, dass sie, also wir haben gesagt, dass es in der in ungeraden Anzahl ist, aber die zweite Ansicht lautet, dass Laylat al-Qadr auch in der an geraden Tagen stattfinden kann. Denn es kommt darauf an, wie man zählt. Ich lese einfach mal vor. Die zweite Ansicht lautet, dass sie zwar eine ungerade Nacht ist, betrachtet man jedoch die übrig gebliebenen Nächte, kann man nicht davon ausgehen, dass die ungeraden Nächte auch tatsächlich die ungeraden Nächte sind. Zum Beispiel, in der Nacht des 29. Ramadan bleiben noch 2 Tage übrig. Somit ist es unsicher, dass Laylat al-Qadr in der 29. Nacht stattfindet. Bis zum 30. Tag ist noch eine Nacht davor übrig, nämlich die 30. Nacht, die daher wiederum zu den Nächten gehört, in denen Laylat al-Qadr stattfinden kann. Also wie gesagt, stell dir vor, der Monat hat 30 Tage und du bist in der vorletzten Nacht, also in der 29. Nacht. Dann ist sie eine ungerade Zahl. Aber wenn du vom Ende zählst, wie viele Tage übrig bleiben, sind es noch 2. Jetzt könntest du dir natürlich die Frage stellen, warum sollte ich vom Ende zählen? Natürlich, weil es dafür eine Überlieferung gibt. Abdullah ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, إِلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى. Abdullah ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ersucht sie, Laylat al-Qadr, in den letzten 10 Nächten des Ramadan. Die Laylat al-Qadr ist in einer der 9, 7 oder 5 übrigen Nächte. Da diese Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam beide Ansichten zu verstehen gibt, kann Laylat al-Qadr in irgendeiner der letzten 10 Nächte sein, gleichgültig, ob es eine gerade oder ungerade Zahl ist. Ibn Umar berichtet, dass einigen Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gezeigt wurde, wann Laylat al-Qadr ist. Nämlich in einer der letzten 7 Nächte. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich sehe, dass eure Träume alle darauf hindeuten, dass sie in den letzten 7 Nächten ist. Wer also nach ihr streben will, soll nach ihr in den letzten 7 Nächten streben. Insofern haben wir unterschiedliche Überlieferungen und manche Überlieferungen weisen darauf hin, dass Laylat al-Qadr, also sichererweise, in der 21. Nacht war. Oder auch in der 23. Nacht war. Aber auch in der 27. Nacht war. Also tatsächlich stattgefunden hat schon. Und diese Hadithe, weil sie alle authentisch sind, um sie in Einklang zu bringen, bleibt nur die Lösung, dass wir sagen, Laylat al-Qadr ändert sich von Jahr zu Jahr. Ändert sich von Jahr zu Jahr und ist nicht jedes Jahr in derselben Nacht. Das heißt, dieses Jahr mag sie die 25. Nacht sein, im nächsten Jahr die 27. Es gibt nämlich starke Beweise, dass der Laylat al-Qadr schon einmal am 21. stattgefunden hat, in der Überlieferung Sahih Bukhari. Und am 23. Sahih Muslim. Aus der letzten Überlieferung ergibt sich, dass sie in jenem Jahr nicht in der 21. Nacht gewesen sein kann. Diese beiden Überlieferungen kann man nur miteinander vereinbaren. Die letzte Überlieferung, also gemeint ist die letzten sieben Nächte. Da kann sie nicht in der 21. Nacht gewesen sein. Diese beiden Überlieferungen kann man nur miteinander vereinbaren, wenn man sagt, dass die Laylatul Qadr nicht jedes Jahr zur selben Zeit stattfindet. In einem Hadith ist es die 27. Nacht. Und das sind übrigens die Ansicht, das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Die Mehrheit der Gelehrten meint, dass die 27. Nacht sie ist Laylatul Qadr. Aber in Wirklichkeit, also das heißt, sie sind der Meinung, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass diese Nacht ist. Aber niemand weiß es mit Gewissheit. Das ergeht aus der folgenden Überlieferung, auf die ich vorhin schon angedeutet habe. Ubadah ibn Samit radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinausging, um mitzuteilen, wann Laylatul Qadr ist. Da stritten sich zwei Männer von den Muslimen. Er sagte dann, ich ging hinaus, um euch mitzuteilen, wann Laylatul Qadr ist. Doch der so und so haben sich gestritten und da wurde das Wissen über sie wieder weggenommen. Hoffentlich ist dies so besser für euch. Er sucht sie in den letzten 9, 7 und 5 Nächten. Und diese Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Es kann aber durchaus sein, dass Allah jemandem dies durch ein Ru'ya mitteilt, wie im Falle mancher Sahaba, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Die Laylatul Qadr, es genügt ihr, liebe Geschwister, an Ansehen, dass sie genau einmal im Jahr stattfindet. Denn meistens das, was selten stattfindet, ist natürlich auch wertvoll. Und es genügt ihr an Ansehen dass, und an Verzüglichkeit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass wenn man in dieser Nacht betet, dass das ein Grund dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem seine Sünden alle vergibt. Das sagte er aber auch nicht nur für Laylat al-Qadr, sondern das sagte er sallallahu alaihi wasallam für den gesamten Monat Ramadan, wenn man darin gefastet hat. So sagte er sallallahu alaihi wasallam, man saama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Laylat al-Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wer im Ramadan als Gläubiger auf Allahs Belohnung hoffend fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und wer in der Laylatul Qadr als Gläubiger und auf Allahs Belohnung hoffend betet, dem werden ebenfalls seine vergangenen Sünden vergeben. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und manche Gelehrte haben gesagt, das bezieht sich sowohl auf die kleinen Sünden, als auch auf die großen Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala, Barmherzigkeit ist groß und das hoffen wir bei ihm subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt, alle, die großen und die kleinen, sowie die offensichtliche Bedeutung dieser Überlieferung ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Frage ist, was soll man in Laylat al-Qadr machen, angenommen du wüsstest, wann sie ist. Das hat sich auch die Frau Aisha radiallahu anha gefragt, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, O Gesandter Allahs, stell dir vor, ich wüsste, wann Laylatul Qadr wäre. Was sollte ich dann in ihr sprechen? Er sagte, sprich, O Allah, wahrlich, du bist gnädig und großzügig. Du liebst die Gnade, so sei mir gnädig. Auf Arabisch, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni. Und wenn man natürlich diese Dua nicht auf Arabisch sprechen kann, spricht man auf Deutsch, weil Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala spricht alle Sprachen subhanahu wa ta'ala. Aus diesem Namen entnehmen wir, dass es für Laylatul Qadr Anzeichen gibt, an denen man sie erkennen kann. In dieser Nacht steigen die Engel herab, weshalb man eine gewisse innere Ruhe empfindet, gerade in den Moscheen. Und das ist sicherlich zweifellos eine Sache, die der gläubige Mensch verspürt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen machen, die diese Nacht inshallah ta'ala beten werden. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir gehen über, liebe Geschwister, zu dem nächsten und letzten Kapitel in diesem Buch, und zwar geht es um Al-I'tikaf. Auch passend, denn der Prophet alayhi salatu wassalam hat I'tikaf gemacht, zuerst in den ersten 10 Nächten und danach in den mittleren 10 Nächten. Und als ihm mitgeteilt wurde, dass Laylatul Qadr in den letzten 10 Nächten ist, hat er dann zu diesem Zeitpunkt I'tikaf gemacht. Was bedeutet I'tikaf sprachlich und religiös? Sprachlich gesehen bedeutet I'tikaf, dass man sich zurückzieht oder sich einer Sache widmet. Und wenn also eine Person sich mit einer Sache Tag und Nacht beschäftigt, dann sagt man, er macht I'tikaf mit dieser Sache, sprachlich gesehen. Ja. Auch wenn eine Person zum Beispiel Tag und Nacht am Computer sitzt, dann macht er I'tikaf beim Computer. Ja, warum? Weil er widmet sich die ganze Zeit dieser Sache. Und dieses Wort I'tikaf kommt im Koran al-Karim auch auf zwei Arten vor. Und das ist auch immer, was wir immer wieder darauf hinweisen. Die Worte im Koran al-Karim, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und besonders natürlich in den Aussagen der Menschen allgemein, muss man immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also man muss immer aufpassen, der Sprecher, der dieses Wort jetzt benutzt, I'tikaf zum Beispiel, meint er damit die religiöse Bedeutung oder meint er damit die sprachliche Bedeutung? Das ist immer sehr wichtig, dann hat man keinen Konflikt mit vielen Überlieferungen. Und das ist auch manchmal der Grund für Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Ja? Meinte er damit, zum Beispiel eine berühmte Sache ist, der Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, als er sich von seiner Frau hat scheiden lassen, während sie ihre Periode hatte. Und das ist natürlich haram, man darf das nicht machen. Und dann heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, murhu falyuraji'aha. Das heißt, sag zu seinem Vater Umar radiallahu anhu, sag ihm, er soll sie wieder zurücknehmen. Und hier ist auch die berühmte Meinungsverschiedenheit, das Wort yuraji'aha, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hat. Meinte damit die religiöse Bedeutung, das würde bedeuten, er hat sie einmal scheiden lassen und jetzt soll er sie zurücknehmen. Das heißt, die Scheidung hat gegolten. Oder meinte er damit die sprachliche Bedeutung, sallallahu alaihi wasallam, dann bedeutet es, dass er sie zurücknehmen soll, weil die Scheidung gar nicht gezählt hat. Ja, deswegen die Bedeutung. Und hier im Koran al-Karim, in Surat al-Anbiya, Vers 52, kommt vor, das Wort in der sprachlichen Bedeutung, da das aus der Zeit vor uns war. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمْ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, es geht um Ibrahim a.s. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Was sind das für Bildwerke, mit denen ihr I'tikaf macht, bei denen ihr Tag und Nacht eure Zeit verbringt und dann noch zu ihnen betet und weiß nicht was macht? Das ist die sprachliche Bedeutung. Die religiöse Bedeutung ist eigentlich fast die gleiche. Fast die gleiche, sehr ähnlich. Nur, dass es um eine spezielle Art des Zurückziehens geht. Und zwar geht es darum, dass man sich in die Moschee zurückzieht. Und manche Gelehrte definieren den I'tikaf wie folgt. Sie sagen, Lubthun machsus fi makanin machsus li'ibadatin machsusa. Ja, und das bedeutet ungefähr übersetzt, dass man sich zu einem bestimmten Ort zurückzieht, auf eine bestimmte Art und Weise, aufgrund bestimmter Gottesdienste. Und der Ort ist natürlich die Moschee. Und daraus, aus dieser Definition, entnehmen wir, dass der I'tikaf nur in einer Moschee gültig ist und nicht anderswo. Also auch nicht für die Frau zu Hause. Und bestimmte Gottesdienste, weil in der Moschee kann man nur bestimmte Gottesdienste machen. Nicht alle Formen der Gottesdienste sind möglich, aber das Lesen des Koran, Dua, Dhikr und so weiter. Und sich auf bestimmte Art und Weise zurückzuziehen, weil wenn man sich in die Moschee zurückgezogen hat zum I'tikaf, sind einem, wie bei jeder anderen Ibadah, bestimmte Dinge nicht mehr erlaubt. Also der Mu'takif, das ist die Person, die I'tikaf macht, darf ja nicht grundlos die Moschee zum Beispiel verlassen. Und das Wichtigste in Bezug auf den I'tikaf ist es, dass man sich den Gottesdiensten widmet. Und damit ist besonders der Dhikr gemeint. Damit ist besonders der Dhikr gemeint. Das Lesen des Koran, Dua machen, beten, Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen. Warum? Weil es geht hauptsächlich beim I'tikaf, dass man sich Allah widmet und seine Zeit mit Allah verbringt. Das ist das eigentliche Ziel, eher als sogar an Unterrichten teilzunehmen. Also besser als eine Person zum Beispiel im I'tikaf, wenn sie den ganzen Tag zum Beispiel meinetwegen Unterricht hören würde, das ist nicht das Eigentliche, das darf sie natürlich, ist eine Form von Dhikr, aber das ist nicht das Eigentliche, was der Mu'takif machen soll. Das Eigentliche, was er machen soll, er soll sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, indem er ihn direkt anbetet. Und Unterschied gibt es zwischen dem Wissen aneignen. Wissen aneignen ist ein Mittel zum Zweck. Ja. Und das andere ist Zweck an sich. Der Dua, im Koran lesen, ist Zweck an sich. Dieses Kapitel ist natürlich grundgenommen Teil des Siyam, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig im Ramadan I'tikaf machte. Man darf jedoch auch außerhalb des Ramadan I'tikaf machen. I'tikaf ist keine Ibadah, die speziell für Ramadan gilt. Und richtigerweise ist auch keine spezielle Ibadah, die nur für Fastende gilt. Es kann also sein, dass jemand nicht fasten kann aus medizinischen Gründen und trotzdem I'tikaf macht. Das eine hängt also nicht vom anderen ab, aber trotzdem haben die Gelehrten es sinnvollerweise an dieses Kapitel angehängt, an das Kapitel von Fasten und Siyam angehängt, weil die meisten Leute es in der Zeit machen und weil es auch eine Sunna ist, dass man I'tikaf im Ramadan macht. Und der Beweis dafür gibt einige verschiedene Beweise, aber unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch einmal 10 Tage lang im Shawwal I'tikaf gemacht hat. Man zieht sich in die Moschee zurück, wendet sich vom diesseitigen Leben ab, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Somit ist der Islam die goldene Mitte zwischen zwei Extremen, dem Mönchtum, da die Mönche sich nur dem Jenseits versuchen zu widmen, extra geschrieben versuchen zu widmen, weil das Mönchtum, wie es ist, ist natürlich eine Bid'ah. Und den Atheisten, die ihren Gott vergessen haben, und so wird er sie auch vergessen. Im Islam wird der I'tikaf nur an begrenzter Anzahl von Tagen gemacht und somit ist also die goldene Mitte. Die Gesetzlichkeiten des Urteils, die Gelehrten sind sich darüber einig, dass I'tikaf eine rechtmäßige Form von Ibadah ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und natürlich wenn als Muslim, wenn man hört, die Gelehrten sind sich über eine Sache einig, ja, da sollte man natürlich alle seine Ohren spitz machen, weil das bedeutet, dass man bei dieser Sache keine andere Meinung haben darf. Darf nicht, geht nicht. Als Muslim, wenn du eine andere Meinung hast, das ist nicht vorstellbar. Warum? Weil wenn du weißt, dass diese Sache bei allen Gelehrten der Fall ist, dann natürlich eine Person, die dem widerspricht, ist aus dem Islam draußen. Weil er leugnet etwas, was Bestandteil der Religion ist, worüber es keine Meinungsverschiedenheit gibt. Wie eine Person, die sagt, zum Beispiel, Khamr ist halal. Ja? Deswegen, dass es, auch wenn es Kleinigkeiten sind, oder im Auge des Betrachters als klein gesehen wird, aber es ist Teil der Religion und alles, was Teil der Religion ist, ist für uns Muslime gewaltig. Und dazu gehört auch der I'tikaf, dass er gesetzlich ist. Dass man also I'tikaf machen darf und dass es eine Form der Annäherung ist zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Beweis ist natürlich zahlreiche Beweise, manche von ihnen haben wir schon gehört, aber auch im Koran al-Karim sagte Allah subhanahu wa ta'ala: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Und wir verpflichteten Abraham und Ismail: reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, Tawaf, und sich dort zur Andacht zurückziehen, I'tikaf, und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen, Salah machen. Aus dieser Ayah ergibt sich auch, dass der I'tikaf zu jeder Zeit gemacht werden kann. Zu jeder Zeit. Und das ergibt sich aus der armen Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ich habe dafür keinen Beweis. Diese Ayah ist Beweis genug. Denn diese Ayah hat nicht gesagt, dass I'tikaf nur bestimmten Zeiten erlaubt ist. Und I'tikaf ist immer gesetzlich, also darf man sich Allah subhanahu wa ta'ala immer mit I'tikaf nähern. Und die Ausnahmen, die muss jemand erbringen, wenn er sagt, zu dem Zeitpunkt ist es nicht erlaubt. Zu dem Zeitpunkt ist es nicht erlaubt. Das gleiche für Salah. Das Salah ist immer erlaubt. Es sei denn, es ist verboten worden. Und das ist natürlich eine sehr fundamentale Angelegenheit. Doch im Ramadan ist er der I'tikaf am besten, solange man nicht Wichtigeres zu tun hat, wie etwa für die Eltern zu sorgen oder für die finanzielle Sicherheit der Familie aufzukommen. Denn I'tikaf ist eine Sunnah, ist also eine freiwillige Angelegenheit, für die man belohnt wird, wenn man sie tut, aber nicht zur Rechenschaft gezogen wird, wenn man sie nicht tut. Und deswegen darf man niemals eine Pflicht vernachlässigen, nur weil man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern möchte, durch eine freiwillige Tat. Also sagen wir, der I'tikaf ist eine Sunnah. Und immer gilt, liebe Geschwister, wenn wir keinen Unterschied machen zwischen Männern und Frauen, dann gilt auch das Gesetz für Männer und Frauen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innama ar-rijalu shaqa'iqun nisa. Das heißt also, sinngemäß übersetzt, die Männer sind die Brüder der Frauen. Und die Bedeutung dieses Hadithes ist, dass grundsätzlich, was für die einen gilt, gilt auch für die anderen. Wie Geschwister sind sie, also gilt für sie alle Gleichberechtigung. Wie gesagt, es sei denn, der Gesetzgeber weist auf das eine oder andere hin. Also für die Frauen gilt I'tikaf und auch die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben auch I'tikaf gemacht, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben war. Und wie gesagt, die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass die Frau genauso wie der Mann den I'tikaf nur in der Moschee machen darf. Wenn wir sagen, der I'tikaf ist Sunnah, dann ist das das grundsätzliche Urteil, das normale Urteil. Aber es kann auch sein, dass I'tikaf zur Pflicht wird, nämlich im Falle von Nadr. Eine Person sich selbst diesen I'tikaf auferlegt und sagt, ich verpflichte mich, I'tikaf zu machen. Ja? Über Nadr gibt es ein ganz eigenes, ständiges Kapitel im Fiqh. Aber nur, wie gesagt, wenn jemand sagt, ich verpflichte mich, I'tikaf zu machen oder ich verspreche Allah subhanahu wa ta'ala I'tikaf zu machen oder wenn das und das passiert, dann mache ich I'tikaf. In diesen Fällen verpflichtet man sich den I'tikaf selbst und dann ist natürlich man dazu aufgefordert. Die Belohnung von I'tikaf, und dann machen wir inshallah ta'ala für heute Stopp. Die Belohnung von I'tikaf, es gibt keine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die besagt, was für eine Belohnung es gibt für jemanden, der I'tikaf macht, speziell. Wir kennen darüber keine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen, dass es authentisch ist, wir wissen, dass es eine Sunna ist, aber wie auch bei anderen Ibadat, es gibt nicht immer für jede Sache, die wir kennen, einen konkreten Lohn. Was wir aber wissen, ist die Belohnung oder ein Hadith in Bezug auf die Belohnung jemanden, der Allahs gedenkt, subhanahu wa ta'ala, und Dhikr macht. Und so berichtet uns Abu Darda, radiyallahu ta'ala an. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist ein gewaltiger Hadith, der als Ansporn ausreicht. Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht mitteilen, welche die besten eurer Taten sind, welche bei eurem König Allah azza wa jalla, welche bei eurem König am segensreichsten sein werden und welche an Rangstufen welche euch an Rangstufen am meisten erhöhen werden, welche besser sind als Gold und Silber zu spenden und besser als dass ihr auf euren Feind trefft, auf ihren Nacken schlagt und sie auf eure Nacken schlagen. Er sagte, natürlich, o Gesandter Allahs. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Allah dem Erhabenen zu gedenken. Dhikrullahi ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, was der Lohn ist dafür, dass man seiner gedenkt. Er sagte, fadhkuruni adhkurkum. Gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Und diesen Hadith natürlich, wie auch viele andere Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, muss man verinnerlichen, wenn der gläubige Mensch sich bewusst macht, wer er ist in diesem Universum und was er an Sünden auf sich geladen hat, dann weiß er, wie viel Wert er eigentlich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommt trotzdem diese Ayah, das ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Außerdem, der gläubige Mensch zieht sich natürlich zu den besten aller Orten zurück. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen Orte, die Allah am liebsten sind, sind die Moscheen, und diejenigen, die Allah am meisten verabscheut, sind die Märkte. Und auch berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sowieso das Tawaf um das Haus Allahs und der Sa'i zwischen As-Safa und Al-Marwa und das Werfen der Steine an den Eid-Tagen und Tashriq-Tagen, all diese Dinge, sagt sie, sind nur dafür da, dass man Allahs gedenkt. Und hier erkennen wir das eigentliche Ziel und den eigentlichen Sinn der gesamten Ibadat. Und wenn wir das Salah betrachten, der Lohn deines Salah hängt ab davon, wie sehr du konzentriert bist in deinem Salah, das heißt, wie sehr du an Allah subhanahu wa ta'ala denkst, während du dein Salah verrichtest. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manche Leute beenden ihr Gebet und ihnen wird vom Salah nur die Hälfte gut geschrieben. Oder sogar nur ein Drittel. Oder nur ein Viertel. Oder nur ein Fünftel. Oder nur ein Sechstel. Oder nur ein Siebtel. Oder nur ein Achtel. Oder nur ein Neuntel. Oder sogar nur ein Zehntel von deinem Salah. Deswegen, lieber Bruder, versuch dich gut zu konzentrieren. Weil stell dir mal vor, du betest 10 Raka'a im Tarawih Gebet. Aber du bist nur ein Zehntel davon anwesend. Da hättest du auch eine Raka verrichten können mit Konzentration. Gehst du nach Hause, hast du irgendeine Zeit gespart. Weil was nutzt dir die restliche Zeit? Gar nichts. Ja? Und deswegen, der gläubige Mensch soll unbedingt als erstes, wenn er sich verbessern will, auf sein Salah achten. Wenn sein Salah in Ordnung ist, alle anderen Taten sind auch in Ordnung. Wenn sein Salah halb gemacht wird, dann wird es anders ähnlich sein. Die Menschen verbringen ihren I'tikaf unterschiedlich. Manche haben am Tag tagsüber gefastet und nachts gebetet. Andere wiederum haben alle drei Tage Allahs Buch einmal gelesen. Wir haben erwähnt, manchmal an Unterrichten oder Predigten, dass manche unserer voraussichtlichen rechtschaffenen Menschen den Koran besonders im Ramadan häufig zu Ende gelesen haben. Jeder spornt den anderen weiter an, wenn die Bereitschaft droht zu sinken. In diesen Tagen wird man den Genuss der Anbetung verspüren, unter der Bedingung, dass man ihn auch macht und nicht, dass man seine Zeit verschwendet mit Reden und Unterhalten und Plaudern. Weil bei manchen Leuten hat man das Gefühl, der I'tikaf ist wie eine Art Übernachtung in der Moschee. Versteht ihr? Man nimmt seine Familie und geht in die Moschee und macht dort eine Übernachtung. Das ist nicht I'tikaf. I'tikaf ist, dass man sich in die Moschee zurückzieht, zur Andacht Allah subhanahu wa ta'ala. Das Herz beruhigt sich und man hat am Ende einen starken Glauben. Das merkt jeder, wenn er eine Ibadah intensiv gemacht hat und viel gemacht hat. Nach der Ibadah, auch wenn er ein bisschen erschöpft ist, Aber er sagt Alhamdulillah und wird sich am liebsten auf seine eigene Schulter klopfen. Und das ist auch kein Problem, dass der Gläubige sich freut über eine gute Tat, die er gemacht hat. Und er freut sich darüber, dass er die Ibadah gemacht hat, und danach verspürt er die Süße dieses Glaubens. Der richtige I'tikaf ist derjenige, durch den man hinterher gestärkt ist und mehr Gutes tut als zuvor. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jedem, der diese Sache vorhat, die Kraft geben, und möge Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen, die dies machen, nicht schlecht denken lassen über andere Leute, die es nicht machen. Denn kann sein, der eine hat etwas Wichtigeres zu tun, kann er sein, der hat Pflichten, der andere muss arbeiten gehen, der andere, wie heißt es, ist faul, soll er eben für ihn Dua machen und nicht gegen ihn Dua machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.